Judy C. hat ein neues Buch geschrieben. Nach ihren Romanen Adler und Engel und Spieltrieb hat sie es nun mit einem neuen Genre versucht. Sie hat nämlich einen Krimi geschrieben. Wir haben hier im Radiofeuilleton schon mit ihr darüber gesprochen und Judy C. hat uns damals verraten, dass es ihr lang gehegter Wunsch war, einen Krimi zu schreiben, einfach weil es sie gereizt hat, mit Krimi-Elementen zu arbeiten. Nach dem Gespräch mit Judy C. folgt heute nun die Kritik. Alexandra Mangel hat den Krimi für uns gelesen, der ganz kurz und knapp Schilf heißt. Wenn ein Krimi Schilf heißt, könnte man ja mutmaßen, dass die Leiche vielleicht im Schilf versteckt liegt. Ist das zu platt gedacht, Alexandra Mangel, vor allem bei einer Autorin wie Judy C., die ja für ihre sehr komplexen Romane bekannt ist? Ja, habe ich am Anfang auch noch gedacht, wäre auch im Bereich des Möglichen gewesen. Hier ist es der Kriminalhauptkommissar Schilf, also das ist einfach der Name, kriminalistisches Genie und eine Zierde seiner Zunft. Also mit dem Schilf hat es nichts zu tun. Judy C. hat, als wir mit ihr gesprochen haben, eine wirklich kurze Zusammenfassung ihres Krimis abgegeben. Sie sagte nämlich, zwei Physiker liebten sich einmal und deswegen muss einer sterben. Vielleicht geht's ja ein wenig ausführlicher. Worum geht's? Also, diese Zusammenfassung stimmt eigentlich nicht wirklich überraschenderweise. Also, es geht tatsächlich um einen Physikerstreit, der in einem Mord gipfelt. Sie geht dabei ganz ähnlich vor wie schon in ihrem letzten Roman Spieltrieb. Und zwar baut sie eine Figurenkonstellation auf und spielt dann abstrakte Fragen an ihr durch. Und hier geht es ihr um den Streit zweier Physiker, um das Wesen von Zeit und Welt. Und der Plot, der diesen Streit zum Stoff für einen Krimi macht, dreht sich nun darum, dass diese beiden Physiker sich einmal geliebt haben, dass der eine sich vom anderen getrennt hat, geheiratet hat, ein Kind bekommen hat und sie nun weiter streiten auf dem natürlich nur scheinbar objektiven Gebiet der physikalischen Theorie. Diesen Streit lässt Judy C. tatsächlich in einem Mord eskalieren, aber keiner der beiden Physiker wird das Opfer sein. Und dieser Mord markiert den Punkt, ab dem sich dann alle Theorie an einer sehr konkreten und sehr beängstigenden Realität messen muss. Man kann dazu sagen, dass diese Erzählstruktur, also dieses Durchspielen abstrakter Fragen, in diesem Fall eben das ständige Ringen mit physikalischen Welterklärungsmodellen, ihr letztes Mal, also bei Spieltrieb, schon viel Kritik eingebracht hat. Und man kann hier bei ihrem neuen Buch sehen, sie hat sich da überhaupt nicht beirren lassen, sondern belastet ihre Figuren auch diesmal wieder mit einem ziemlich schweren Überbau. Und wie finden Sie nun diesen ersten Krimi von Judy C.? Ist er gelungen? Also es ist erstmal kein klassischer Krimi, das muss man erstmal allen Krimi-Fans sagen. Man kann hier nicht mit dem Ermittler um die Auflösung des Falls wetteifern, den Mörder kennt man von Anfang an, man begleitet ihn während des Mordes, man folgt ihm bis in seine Albträume und zum eigentlich Schuldigen, der Mörder wird nämlich erpresst, kann man bis zum Schluss nicht vordringen, weil Judy C. da den Zufall bemüht, was eigentlich ein klarer Verstoß gegen die Regeln des Genres ist. Es geht ihr also nicht um diese Freude am Enträtseln und es geht ihr auch nicht um ein Psychogramm des Täters, weil man dem dafür gar nicht nahe genug kommt. Es geht ihr ein weiteres Mal um größere, um universelle Fragen. In diesem Fall, was bedeutet es für das Handeln eines Wissenschaftlers, wenn er am Wesen der Wirklichkeit zweifelt? Das Problem, das ich bei der Lektüre hatte, ist nun, solche Fragen lässt sie nicht hinter der Handlung aufscheinen, sondern die Figuren versuchen sich da selbst die ganze Zeit an der Lösung. Die philosophieren und spekulieren vor sich hin, im Inneren Monolog, im Streit, im Traum, noch in tiefster Verzweiflung wird da theoretisiert und das lässt sie einfach sehr wenig menschlich, so eher wie hochbegabte Probanden in einer Versuchsanordnung erscheinen. Das wäre jetzt überhaupt kein Qualitätskriterium für Literatur, aber meiner Ansicht nach eben durchaus für einen Krimi, weil ein Krimi eben nicht nur von dem perfekt konstruierten, von dem rational geschliffenen Plot lebt, sondern eben gerade davon, dass dieser rationale, dieser chirurgisch präzise Blick des Ermittlers da eben genau auf das Chaos und das Grauen des allzu Menschlichen trifft. Und das habe ich da vermisst. Sie sind da also sehr kritisch. Die Kernfrage eines Krimilesers lautet ja, ist der Krimi spannend geschrieben? Ist er denn das jedenfalls, der Judy C. Krimi? Also, man muss es sich so vorstellen. Wenn bei Judy C. gemordet wird, dann heißt es in der Kapitelüberschrift, höchste Zeit für den Mord. Wenn ihr Kommissar auftritt, dann steht da, mit Verspätung kommt der Kommissar ins Spiel. Wenn dieser Kommissar grübelt, dann schickt sie ihm immer gleich so einen inneren Beobachter hinterher. Da steht dann wirklich, dachte der Kommissar, Komma, denkt der Kommissar. Und wenn ihr Mörder an den Tatort zurückkehren will, dann folgt halt gleich der Kommentar, wie ein Standardmörder. Und da steckt es eigentlich genau drin. Sie hat keinen Standardkrimi schreiben wollen, sondern eher einen Metakrimi. Und man kriegt beim Lesen das Gefühl, dass sie eben nicht mit den Werkzeugen und den Regeln des Genres spielt, sondern eigentlich gleich den ganzen Werkzeugkasten auseinandernimmt und jedes einzelne Teil mit einem Fragezeichen versieht. Und die entscheidende Hürde, die eigentlich alle Autoren, man kann sagen, ab den 60er Jahren nehmen mussten, die versucht haben, dieses enge Regelkorsett des Genres zu weiten, ob das nun durch sozialkritische, durch psychoanalytische Ansätze, die Hürde, die da genommen werden musste, nämlich, dass das Ganze spannend bleibt dabei, die, finde ich, die nimmt sie leider nicht. Ich finde aber trotzdem hört sich dieses Spielen mit diesen Mitteln des Krimi-Genres schon sehr interessant an. Und wenn Sie jetzt sagen, dass der Krimi also scheinbar als Krimi nicht so gut funktioniert, wie ist es denn, wenn man das neue Julie C.-Buch eben nicht als Krimi liest, sondern als gewöhnlichen Roman? Funktioniert das? Dann wird's nämlich durchaus interessant. Also wenn man nicht mit der Erwartungshaltung Krimi, es wird ja überall als Krimi angepriesen, wenn man ohne das daran geht, kriegt man viele überraschende Bilder geboten, man kriegt eine klare, virtuose Handlungskonstruktion, man kriegt eine Ästhetik, die mal blumig wuchernd, mal unterkühlt, geschliffen ist, weil sie eigentlich nie nur abbilden will, sondern immer eigentlich in jedem Bild schon versucht, etwas zu so einer symbolischen Dichte zusammenzupressen. Man kriegt grotesk überzeichnete Figuren, die immer schon Rollen in einem Spiel spielen. Und wenn man es so liest, dann kann man es genießen als ein sehr geistreiches Planspiel und dann kann man auch diese theoretischen, diese physikalischen Exkurse so genießen und eben als ein Planspiel, als das Julie C. ganz offensichtlich Literatur versteht und betreibt, dann kann man es genießen. Jetzt hat sich's doch noch recht positiv angehört. Alexandra Mangel über das neue Buch von Julie C. Ein Krimi ist es, den man aber auch anders lesen kann, wie wir gerade gehört haben. Schilf heißt er, erschienen im Verlag Schöffling und Co. in Frankfurt am Main, 384 Seiten und es kostet 19,90 € das Buch. Alle Angaben zum Buch finden Sie auf unseren Internetseiten unter dradio.de und dort können Sie auch die Rezension von Alexandra Mangel noch einmal nachlesen. Deutschland.